durch zu setzen. Im Leben ist es schwer zu bestehen. Man muss stark sein und sich widersetzen. Es kommt mir nur auf rechts, seinen Weg gehen. Baut recht, das Recht des Härteren. Baut recht, das Recht des Härteren. Geht einen Weg, auf gegen den Wind. Im Leben nur der Starke gewinnt. Dein Leben ist hart, man macht es dir nicht leicht. Niemand wird dir helfen, du wirst alleine sein. Nur mit Disziplin wird dein Ziel erreicht. Und wenn du das kapierst, dann ist der Sieg dein. Baut recht, das Recht des Härteren. Baut recht, das Recht des Stärkeren. Geh einen Weg, auch gegen den Wind. Im Leben nur der Starke gewinnt. Du musst ihnen deine Härte demonstrieren, jeden Tag deine Stärke zeigen. Du musst kämpfen und sie alle besiegen, nur dann wirst du der Sieger bleiben. Baut recht, das Recht des Härteren. Baut recht, das Recht des Stärkeren. Geh deinen Weg, auch gegen den Wind. Im Leben nur der Starke gewinnt. Baut recht. Das Recht des Härteren, baut recht! Das Recht des Stärkeren, geht einen Weg, auch gegen den Wind. Im Leben nur der Starke gewinnt. Baut recht! Baut recht! Baut recht! Baut recht!